dreimal hoch, wieder ist ein Jahr vorbei. So alt wie du heute bist, so alt siehst du nicht aus, du siehst doch aus wie einst im Mai. Ein Glas, zwei Glas, drei Glas Wein trinken wir auf das Geburtstagskind. Ihr seht, da steht die Torte, macht keine langen Worte, weil wir so hungrig sind. Weil wir so hungrig sind. Im Sonntagsstaate gehen wir heute aus. Jeder hat ein Päckchen und einen bunten Strauß. Heute ist Geburtstag, wir läuten an der Tür. Und kaum hat man uns aufgemacht, da gratulieren wir. Wein trinken wir auf das Geburtstagskind. Ihr seht, da steht die Torte, macht keine langen Worte, weil wir so hungrig sind. Weil wir so hungrig sind.